Kapitel 4. Im Fahrstuhl drängten sich lauter Männer aus der Alpha-Umkleidestation und als Lenina einstieg, erntete sie von vielen Seiten ein freundliches Nicken oder Lächeln. Sie war ein beliebtes Mädchen und hatte mit fast allen von ihnen irgendwann einmal eine Nacht verbracht. Es waren nette Kerle, dachte sie, als sie die Grüße erwiderte. Wirklich reizende Kerle. Wenn nur George Edsels Ohren nicht gar so groß wären. Vielleicht hatte man ihm an der 328-Meter-Marke doch eine Spur zu viel Parathyrin verpasst. Und beim Anblick Benito Hoovers fiel ihr wieder ein, dass er entkleidet doch arg behaart war. Als sie sich abwandte, ihr Blick leicht getrübt von der Erinnerung an Benitos schwarze Brust, entdeckte sie in der hinteren Ecke des Fahrstuhls die schmächtige Gestalt, das melancholische Gesicht von Bernard Marx. »Bernard!« Sie schob sich näher. »Das trifft sich gut.« Ihre klare Stimme übertönte das Fahrgeräusch der steigenden Kabine. Köpfe wandten sich neugierig um. »Ich wollte mit dir nämlich noch mal über unsere New-Mexico-Pläne sprechen.« Aus dem Augenwinkel sah sie Benito Hoovers Unterkiefer herunterklappen. Der offene Mund ärgerte sie. »Der wundert sich wohl, weshalb ich mich nicht darum reiße, wieder mit ihm zu verreisen«, sagte sie sich. Laut, aber umso herzlicher, sagte sie, »Ich komme im Juli liebend gern eine Woche mit.« Außerdem bewies sie damit öffentlich ihre Untreue gegen Henry. Das würde Fanny sicher freuen, selbst wenn es Bernard war. Das heißt, Lenina schenkte ihm ihr allerreizendstes, vielsagendes Lächeln. »Wenn du noch willst?« Bernards fahles Gesicht verfärbte sich. »Warum denn nur?« fragte sie sich überrascht und zugleich gerührt von dem unerwarteten Tribut, den er damit ihrer Anziehungskraft zollte. »Vielleicht unterhalten wir uns woanders darüber«, stammelte er und wirkte schrecklich verlegen. »Als hätte ich etwas Anstößiges gesagt«, dachte Lenina. »Er stellt sich an, als hätte ich einen dreckigen Witz gerissen, ihn gefragt, wer seine Mutter ist oder so.« »Ich meine, wegen der vielen Leute«, Bernard wand sich. Leninas Lachen war unverstellt und ganz ohne Häme. »Du bist vielleicht komisch«, sagte sie, und sie fand ihn wirklich zum Brüllen komisch. »Sag mir auf jeden Fall eine Woche vorher Bescheid«, fuhr sie in verändertem Ton fort. »Wir nehmen dann wahrscheinlich die Blue Pacific, oder? Startet die vom Charing T-Turm oder von Hampstead?« Ehe Bernard antworten konnte, hielt der Fahrstuhl an. »Dachgeschoss«, verkündete eine knarzende Stimme. Der Fahrstuhlführer war ein kleines, affenartiges Kerlchen in der schwarzen Tunika der Epsilon-Semikretins. »Dachgeschoss«, er riss das Gitter auf. Die warme Pracht der abendlichen Sonne ließ ihn blinzelnd zusammenzucken. »Ah, Dachgeschoss«, wiederholte er in verzücktem Ton. Er schien sehr plötzlich und freudig aus einer dunklen, selbst auslöschenden Dumpfheit zu erwachen. »Dachgeschoss!« Er blickte mit fast hündisch erwartungsvoller Verehrung in die Gesichter seiner Liftpassagiere hoch. Schwatzend und lachend traten sie hinaus ins Licht. Der Fahrstuhlführer sah ihnen nach. »Dachgeschoss?« sagte er ein letztes Mal fragend. Dann schrillte eine Glocke und von der Fahrstuhldecke gab ein Lautsprecher ganz leise, aber sehr unmissverständlich Anweisungen. »Runter«, befahl er, »runter. 18. Stock, runter, runter. 18. Stock, runter.« Der Fahrstuhlführer knallte das Gitter zu, berührte einen Knopf und sank prompt in den dröhnenden Halbdämmer des Schachts zurück, den Halbdämmer seiner eigenen gewohnten Dumpfheit. Auf dem Dach war es warm und licht. Der Sommernachmittag döste im Sirren der überfliegenden Helikopter und das tiefere Dröhnen der Raketenflugzeuge, die unsichtbar 5 bis 6 Meilen über ihnen durch den hellen Himmel schossen, glich einem Kuss lauer Lüfte. Bernard Marx atmete tief durch. Er sah in den Himmel hoch, ließ den Blick rings um den blauen Horizont schweifen und heftete ihn schließlich auf Leninas Gesicht. »Ist das nicht schön?« Seine Stimme bebte leicht. Ihr Lächeln drückte freudiges Einverständnis aus. »Ideales Hindernisgolfwetter«, sagte sie enthusiasmiert. »Ich muss mich sputen, Bernard. Henry wird ärgerlich, wenn ich ihn warten lasse. Sag mir also wegen des Termins rechtzeitig Bescheid.« Winkend trabte sie über das weite, flache Flugdeck Richtung Hangars davon. Bernard blickte dem Blitzen der entschwindenden weißen Strümpfe nach, den gebräunten, stramm gestreckten und gebeugten Knie, jetzt und jetzt, und der weicheren Rollbewegung der gut sitzenden Kortsamt-Shorts unter der flaschengrünen Jacke. Seine Miene war zerquält. »Hübsch, nicht wahr?« tönte eine gut gelaunte Stimme in seinem Rücken. Bernard fuhr herum. Das pausbackige, rote Gesicht Benito Hoovers strahlte ihn von oben herab an, ein leutseliges Strahlen. Benito war berüchtigt für seine Gutmütigkeit. Ihm sagte man nach, dass er locker durchs Leben gehen könnte, ohne Soma überhaupt je anzurühren. Die Bosheit und Launen, von denen andere gelegentlich einen Kurzurlaub brauchten, kannte er nicht. Für Benito war die Realität stets eitel Sonnenschein. Außerdem pneumatisch, und wie! Darauf folgte in ganz anderem Ton. »Nanu, du siehst ja richtig bedrückt aus. Du brauchst ein Gramm Soma.« Sich in die rechte Hosentasche greifend, holte Benito sein Röhrchen hervor. »Ein CCM hält 10 finstere...« »Nanu?« Bernard hatte sich brüsk abgewandt und eilte davon. Benito sah ihm mit großen Augen nach. »Was ist bloß mit dem los?« fragte er sich und beschloss kopfschüttelnd, dass an dem Gerücht von dem Alkohol, der im Blutsurrogat des armen Kerls gelandet war, doch was dran sein musste, muss aufs Hirn geschlagen sein. Er steckte sein Röhrchen Soma weg und holte stattdessen ein Päckchen Sexhormon-Kaugummi hervor, stopfte sich ein Stück in den Mund und schritt bedächtig mampfend auf die Hangars zu. Henry Foster hatte seine Maschine bereits aus ihrer Box rollen lassen und saß, als Lenina eintraf, voller Ungeduld im Cockpit. 4 Minuten Verspätung, lautete sein knapper Kommentar, als sie zu ihm einstieg. Er ließ den Motor an und gab Pitch. Der Helikopter schoss senkrecht in die Luft, Henry beschleunigte, die Rotoren schrillten von Hornisse zu Wespe, von Wespe zu Moskito. Das Variometer zeigte eine Steigrate von knapp 2 Kilometer pro Minute an. London fiel unter ihnen weg. Innerhalb von Sekunden waren die riesigen Tafelberge der Gebäude kaum mehr als ein Beet geometrischer Pilze im Grün der Garten- und Parkanlagen. Aus ihrer Mitte hob dünnstängelig der schlankere Hutpilz des Charing-T-Turms seinen leuchtenden Betonschirm gen Himmel. Schwach umrissene Torsi fantastischer Athleten ließen in der blauen Luft über ihren Köpfen träge, dicke Wolkenmuskeln spielen. Aus einem stürzte plötzlich ein kleines, scharlachrotes, sirrendes Insekt. »Ha! Die Red Rocket aus New York«, sagte Henry. Er sah auf die Uhr. 7 Minuten Verspätung«, fügte er kopfschüttelnd hinzu. »Die sind auf ihrer Atlantikstrecke wirklich skandalös unpünktlich.« Er drosselte die Spritzufuhr. Das Rotorsirren fiel wieder um 1,5 Oktaven ab, zu Wespe, zu Hornisse, zu Hummel, Maikäfer, Hirschkäfer. Die Maschine verlor an Auftrieb. Einen Augenblick später hingen sie schwerelos in der Luft. Henry drückte einen Hebel, es klickte. Langsam zunächst und dann immer schneller, bis vor ihren Augen nur noch ein kreisrunder Nebel zu sehen war, drehte sich der Bugpropeller. Fahrtwind begann in den Streben zu pfeifen, Henry behielt den Drehzahlmesser im Blick, als die Nadel auf 1200 stand, kuppelte er den Rotor aus. Die Maschine hatte nun allein mit den Tragflächen genügend Auftrieb. Lenina blickte durch den Glasboden zu ihren Füßen hinab. Sie überflogen die 6 Kilometer breite Parkzone, welche die Londoner City von dem ersten Trabantenstadtgürtel trennte. Im Grün kribbelte und krabbelte es vor perspektivisch verkürzter Betriebsamkeit. Zwischen Bäumen blitzte ein Ballyhoo-Mastenwald. Bei Shepherd's Bush spielten 2000 Beta-Mixed-Teams Riemannflächentennis. Eine Doppelreihe Fahrtreppen-Squash-Courts säumte die Straße von Notting Hill bis ganz nach Wilston. Im Stadion von Ealing veranstalteten Deltas eine Gymnastikparade mit Kollektivsängen. »Khaki ist so eine scheußliche Farbe«, bemerkte Lenina und verlieh damit den hypnopädischen Vorurteil ihrer Kaste Ausdruck. Das Gelände der Hounslow Fühlstudios erstreckte sich über 7,5 Hektar. Unweit davon war ein Heer schwarz und khaki gekleideter Kräfte im Begriff, die Great West Road neu Glas zu betonieren. Als sie vorüberflogen, wurde gerade einer der Megamobiltiegel angezapft. Die Schmelze ergoss sich in einem gleißenden Schwall über die Fahrdecke. Asbestwalzen kreuzten hin und her. Am Heck eines gedämmten Berieselers stiegen Wolken weißen Dampfs auf. Bei Brantford entsprachen die Werkanlagen der Telecorp den Dimensionen einer mittelgroßen Stadt. »Bei denen ist wohl gerade Schichtwechsel«, sagte Lenina. Wie Blattläuse und Ameisen wimmelten laubgrüne Gammafrauen und schwarze Semikretins um die Werktore oder standen in Schlangen vor den Magnetbahnen. Maulbeerfarbene Beta-Minus schoben sich durch die Menge. Auf dem Dach der Telekorp-Zentrale schwebten unablässig Helikopter ein und stiegen wieder auf. »Ich bin heilfroh, dass ich Beta bin«, meinte Lenina. »Immerhin sind wir viel besser als Gammas.« 10 Minuten später spielten sie in Stoke Poges bereits ihre erste Runde Hindernisgolf. Mit überwiegend gesenktem oder, wenn dieser doch auf ein anderes Menschenwesen fiel, schnell abgewandtem Blick hastete Bernard über das Dach. Als würde er verfolgt, aber verfolgt von Feinden, die er nicht sehen wollte, weil sie sich als noch feindlicher erweisen könnten als vermutet und er selbst sich als noch schuldiger und hoffnungsloser allein. Dieser grässliche Benito Hoover. Und doch hatte der Kerl es ja gut gemeint, was das Ganze eigentlich noch schlimmer machte. Die, die es gut meinten, benahmen sich nicht anders als die, die es bös meinten. Selbst Lenina quälte ihn. Er dachte an die Wochen verzagter Unschlüssigkeit, als er geguckt, geschmachtet und gezweifelt hatte, dass er jemals den Mut würde aufbringen können, sie zu fragen. Sollte er die Demütigung einer verächtlichen Abfuhr wirklich riskieren? Wenn sie aber ja sagte, was für ein Glücksrausch! Nun, sie hatte es gesagt, und ihm war trotzdem elend zumute. Elend, weil sie an dem schönen Nachmittag nur das ideale Wetter für Hindernisgolf zu preisen gewusst hatte, weil sie Henry Foster hinterhergetrabt war, weil sie ihn komisch gefunden hatte in seiner Scheu, vor den anderen über ihre persönlichen Angelegenheiten zu sprechen. Elend, kurzum, weil sie sich benahm, wie jedes gesunde, tugendhafte englische Mädchen sich zu benehmen hatte, und nicht irgendwie anormal und ungewöhnlich. Er schob das Tor seiner Box auf und rief ein paar herumlümmelnden Delta-Minus zu, sie möchten ihm die Maschine aufs Dach rollen. Die Hangars wurden von einer einzigen Bukanowski-Gruppe betreut, die Männer waren Zwillinge, allesamt gleich klein, schwarz und abstoßend. Bernard erteilte seine Anweisungen in dem schneidenden, hochfahrenden, ja fast beleidigenden Ton eines Mannes, der sich seiner Überlegenheit alles andere als sicher ist. Mit Niedrigkastigen zu tun haben zu müssen, war für Bernard unweigerlich eine Qual. Denn was immer der Grund, und an den kursierenden Gerüchten über den Alkohol in seinem Blutsurrogat mochte durchaus was dran sein, weil Fehler eben passieren, Bernard machte kaum eine bessere Figur als der durchschnittliche Gamma. Zur Standardgröße eines Alpha fehlten ihm 8 Zentimeter, und er war eher schmächtig gebaut. Kontakt mit Niedrigkastigen erinnerte ihn stets schmerzlich an seine körperliche Unzulänglichkeit. »Ich bin ich und wünschte, ich wäre es nicht.« Er war sich extrem und sehr unangenehm seiner selbst bewusst. Immer wenn er einem Delta direkt und eben nicht schräg nach unten ins Gesicht sehen musste, fühlte er sich gedemütigt. Würde ihn die Kreatur auch mit dem seiner Kaste gebührenden Respekt behandeln? Die Frage ließ ihm keine Ruhe. Nicht ohne Grund. Denn Gammas, Deltas und Epsilons waren bis zu einem gewissen Grad darauf konditioniert, Körperstatur mit sozialem Rang zu verbinden. Eine leichte hypnopädische Voreingenommenheit zugunsten der Körpergröße war sogar universell festzustellen. Weswegen Frauen, denen er Avancen machte, ihn auslachten und Männer ihn hänselten. Der Spott gab ihm das Gefühl, Außenseiter zu sein. Und im Gefühl, Außenseiter zu sein, benahm er sich auch wie einer, was die Vorurteile gegen ihn verstärkte und die durch seine physische Unzulänglichkeit hervorgerufene Herablassung und Feindseligkeit steigerte. Chronische Angst, geschnitten zu werden, ließ ihn seinesgleichen meiden und Niedrigkastigen gegenüber empfindlich auf seine Würde bestehen. Wie bitter beneidete er Männer wie Henry Foster und Benito Hoover, Männer, die einen Epsilon nie anbrüllen mussten, damit er einer Anweisung folgte, Männer, die ihre Position für gegeben hielten, Männer, die sich durchs Kastensystem bewegten wie Fische im Wasser, so sehr darin zu Hause, dass sie sich weder ihrer selbst noch der Tatsache bewusst schienen, dass sie eben in ihrem Element waren. Nachlässig und, wie ihm schien, nur widerwillig, rollten die Zwillingskräfte seinen Drehflügler aufs Dach. »Bisschen schneller«, herrschte Bernard sie an. Einer musterte ihn. Entdeckte er in den leeren grauen Augen etwa eine Art kreatürlichen Hohn? »Bisschen schneller«, rief er noch lauter, und seine Stimme nahm eine hässliche Schärfe an. Er stieg in sein Rotorflugzeug und war kaum eine Minute später Richtung Süden und Fluss unterwegs. Die verschiedenen Referate für Propagandafragen und die Hochschule für emotionales Engineering waren im selben 60-stöckigen Komplex an der Fleet Street untergebracht. Im Unter- und den ersten Geschossen lagen die Druckereien und Redaktionen der drei großen Londoner Zeitungen. The Hourly Radio für die oberen Kasten, die blassgrüne Gamma Gazette und der auf Khaki-Papier und ausschließlich in einsilbigen Worten verfasste Delta Mirror. Darüber waren die Propagandareferate für Tele, Fühlfilm und Sprach wie Musiksynthetik angesiedelt. 22 Stockwerke. Es folgten die Forschungslabors und die schalldichten Räume, in denen die Soundtrack- und Synthi-Komponisten ihrer diffizilen Arbeit nachgingen. Die oberen 18 Stockwerke waren der Hochschule für emotionales Engineering vorbehalten. Bernard landete auf dem Dach des Propagandahauses und stieg aus. »Rufen Sie bitte bei Mr. Helmholtz Watson durch«, befahl er dem Gamma-Plus-Pförtner, »und sagen Sie ihm, dass Mr. Bernard Marx ihn auf dem Dach erwartet.« Er setzte sich und steckte sich eine Zigarette an. Helmholtz Watson schrieb, als die Nachricht ihn erreichte. »Richten Sie ihm aus, dass ich komme«, sagte er und legte auf. Dann fuhr er, an seine Sekretärin gewandt, im selben offiziellen und unpersönlichen Ton fort. »Sie können die Sachen dann wegräumen.« Ihr strahlendes Lächeln ignorierend erhob er sich und schritt rasch zur Tür. Helmholtz war kräftig gebaut. Brust und Schultern waren breit, sein Körper kompakt und doch geschmeidig und agil, der Gang federnd. Die runde, muskulöse Säule des Halses stützte einen wohlgeformten Kopf. Er hatte dunkel gelocktes Haar und markante Gesichtszüge. Er war auf eindrucksvoll emphatische Weise gut aussehend, jeder Zoll ein Alpha Plus, wie seine Sekretärin zu betonen nicht müde wurde. Helmholtz lehrte an der Hochschule für emotionales Engineering, Schriftfakultät, und neben seinen Lehrverpflichtungen betätigte er sich auch selbst als Emotionsingenieur. Er schrieb regelmäßig für The Hourly Radio, verfasste Fühldrehbücher und hatte ein ausgesprochenes Händchen für Slogans und hypnopädische Reimsprüche. »Ein fähiger Mann«, lautete das Urteil seiner Vorgesetzten. Möglicherweise, und dabei wiegten sie bedenklich den Kopf, senkten bedeutsam die Stimme, etwas zu fähig. Allerdings etwas zu fähig, da hatten sie recht. Ein mentaler Überschuss hatte bei Helmholtz Watson ähnliche Folgen gezeigt, wie in Bernard Marx' Fall ein körperlicher Defekt. Zu wenig Muskelmasse hatte Bernard von seinesgleichen gesondert, und die Erkenntnis, anders zu sein, was schließlich den geltenden Maßstäben zufolge durchaus als mentaler Überschuss zu werten war, hatte wiederum zu noch größerer Absonderung geführt. Was Helmholtz wiederum so unangenehm seiner selbst bewusst machte und isolierte, war übermäßige Fähigkeit. Und was die beiden Männer verband, war das Wissen um ihre Individualität. Während aber der physisch unzulängliche Bernard schon sein Leben lang unter dem Gefühl der Isolation litt, war sich Helmholtz Watson erst jüngst seines mentalen Überschusses und somit dessen bewusst geworden, was ihn von seinesgleichen unterschied. Der Fahrtreppen-Squash-Champion, der unermüdliche Liebhaber, es hieß, er habe in weniger als 4 Jahren 640 verschiedene Mädchen gehabt, der vorbildliche Komiteeakteur und gute Gesellschafter hatte plötzlich erkannt, dass Sport, Frauen und soziales Engagement jedenfalls aus seiner Sicht billiger Ersatz waren. Eigentlich, sprich im Innersten, interessierte ihn etwas ganz anderes. Nur was? Was? Das war die Frage, die Bernard mit ihm zu erörtern gekommen war, oder vielmehr, da stets Helmholtz das Wort führte, seinen Freund abermals erörtern zu hören gekommen war. 3 reizende Mädchen aus dem Propagandareferat für Sprachsynthetik fielen über ihn her, als er aus dem Fahrstuhl trat. Ach, Helmholtz, Süßer, du musst unbedingt mit uns zum Picknick nach Exmoor kommen. Sie umringten ihn flehend. Er schüttelte den Kopf und drängte sich an ihnen vorbei. Nein, nein. Wir laden keinen einzigen anderen Mann ein. Doch selbst diese verlockende Aussicht brachte Helmholtz nicht ins Wanken. Nein, wiederholte er, ich habe zu tun. Und er strebte unbeirrt weiter. Die Mädchen hefteten sich an seine Fersen. Erst als er tatsächlich in Bernards Rotorflieger gestiegen war und die Luke zugeschlagen hatte, gaben sie die Verfolgung auf. Nicht ohne Vorwürfe. »Frauen«, knurrte Helmholtz, als die Maschine abhob. »Frauen«. Er schüttelte stirnrunzelnd den Kopf. »Einfach grässlich.« Bernard stimmte ihm heuchlerisch zu, wünschte sich aber, während er es tat, dass er ebenso mühelos so viele Frauen haben könnte wie Helmholtz. Er verspürte auf einmal den Drang zu prahlen. »Ich nehme Lenina Crown mit nach New Mexico«, sagte er so beiläufig, wie es ihm möglich war. »Ach ja«, meinte Helmholtz ohne das geringste Interesse. Nach kurzem Schweigen sagte er, »seit ein, zwei Wochen sage ich alle Komiteetermine und Verabredungen mit Frauen ab. Du kannst dir vorstellen, was das an der Hochschule für einen Aufschrei gegeben hat. Aber ich finde, es lohnt sich. Die Folgen«, er zögerte, »sind kurios, wirklich sehr kurios.« Physische Unzulänglichkeit konnte einen mentalen Überschuss erzeugen. Es schien jedoch auch ein umgekehrter Verlauf möglich. Mentaler Überschuss konnte im Interesse der Selbsterhaltung die freiwillige Blindheit und Taubheit vorsätzlicher Isolation erzeugen, die künstliche Impotenz der Askese. Die verbleibende kurze Strecke legten sie schweigend zurück. Als sie am Ziel waren und es sich auf den pneumatischen Sofas in Bernards Wohnung bequem gemacht hatten, setzte Helmholtz neu an. Stockend sagte er, »Kennst du das Gefühl, dass es in dir irgendetwas gibt, das nur darauf wartet, rausgelassen zu werden? Eine Art Extrakraft, die du nicht nutzt. Du weißt schon, wie das viele Wasser, das über die Felle schießt, statt durch die Turbinen.« Er sah Bernard erwartungsvoll an. »Du meinst die ganzen Emotionen, die man vielleicht hätte, wenn die Verhältnisse andere wären?« Helmholtz schüttelte den Kopf. »Nicht ganz. Ich meine eher so ein komisches Gefühl manchmal, dass ich etwas Wichtiges zu sagen habe und theoretisch auch die Kraft, es zu tun, nur dass ich nicht weiß, was es ist und deshalb von der Kraft keinen Gebrauch machen kann. Wenn es doch nur eine andere Art zu schreiben gäbe oder anderes, worüber man schreiben könnte.« Er schwieg. Schließlich fuhr er fort. »Verstehst du, ich bin ja ganz findig, was Slogans betrifft. Also Formulierungen, die sitzen, die einen durchzucken wie ein Nadelstich, so pointiert scheinen sie, obwohl es bloß hypnopädische Gemeinplätze sind. Aber das reicht irgendwie nicht. Es reicht nicht, gute Slogans zu prägen. Was man damit macht, sollte auch gut sein.« »Aber was du machst, ist doch gut, Helmholtz.« »Naja, soweit schon.« Helmholtz zog die Achseln hoch. »Aber so weit reicht eben nicht weit. Das alles ist nicht bedeutsam genug irgendwie. Mir ist, als könnte ich weit Bedeutsameres leisten. Intensiveres, Hitzigeres. Nur was? Was gibt es Wichtigeres zu sagen? Und wie sollte man bei den Dingen, über die man schreiben muss, hitzig werden? Richtig eingesetzt können Wörter wie Röntgenstrahlen sein, alles durchdringen. Man liest sie und ist durchdrungen. Genau das versuche ich meinen Studenten unter anderem beizubringen, wie man durchdringend schreibt. Aber was um alles auf der Welt nützt es, von einem Beitrag über Kollektivsänge durchdrungen zu sein oder von der neuesten Innovation bei Duftorgeln? Kann man seine Worte überhaupt durchdringend machen, wie harte Röntgenstrahlung, wenn man über dergleichen schreibt? Kann man etwas über nichts sagen? Darauf läuft es doch hinaus. Ich mühe und mühe mich ab. »Psst«, machte Bernard auf einmal und hob warnend einen Finger. Sie lauschten. »Ich glaube, es ist jemand an der Tür«, flüsterte er. Helmholtz erhob sich, schlich auf Zehenspitzen durch den Raum und riss die Tür mit einem Ruck sperrangelweit auf. Da war natürlich niemand. »Tut mir leid«, entschuldigte sich ein in Ton und Miene betretener Bernard. »Offenbar spielen meine Nerven verrückt. Wenn du bei anderen dauernd auf Misstrauen stößt, wirst du irgendwann selbst misstrauisch. Er rieb sich die Augen, seufzte und hob in klagendem Ton zu einer Verteidigungsrede an. Wenn du wüsstest, was ich in letzter Zeit über mich ergehen lassen muss. Ihm kamen beinahe die Tränen. Sein auffallendes Selbstmitleid stieg wie ein sprudelnder Springbrunnen. Wenn du wüsstest. Helmholtz Watson hörte es mit Unbehagen. Der arme kleine Bernard, dachte er. Zugleich schämte er sich für seinen Freund. Er wünschte, Bernard hätte mehr Selbstachtung.